Zum 68. Gründungstag der DVK schickte der Präsident der Demokratischen Volksrepublik Laos, Bunyang Vorachit, Generalsekretär des Zirka der Laotischen Revolutionären Volkspartei, dem Genossen Kim Jong-un, einen Blumenkorb. Am 6. September übergab der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter der Demokratischen Volksrepublik Laos in der DVK, Phonkap Intaboari, einem zuständigen koreanischen Mitarbeiter, den Blumenkorb.